Schöpfung blies, dir bei der Schöpfung blies, dir Geist, der nie vergeht. Aufbereite dich, dir Geist, der nie vergeht. Auf, bereite dich, ihr Tröster nahe zieht.